28. April 1945. In der Nacht hatte ich wieder viel zu tun. Ich stellte mehrmals eine Verbindung für Krebs zu Keitel her. Irgendwann in den frühen Morgenstunden brach sie ab. Keitel hatte Schwierigkeiten mit dem Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Weichsel, Generaloberst Gotthard Heinrici. Heinrici widersetzte sich wohl Befehlen zum Entsatzangriff und wurde bald darauf abgesetzt. Im Bunker traf eine weitere Hiobsbotschaft ein. Beim Abhören der ausländischen Nachrichten durch den deutschen Nachrichtendienst, mittlerweile wurden sie als eine der Hauptquellen der täglichen Lagebesprechungen genutzt, erhielten wir die Meldung eines schwedischen Senders, dass Heinrich Himmler den Engländern und Amerikanern die Kapitulation angeboten hatte. Mit der Begründung, dass für die Alliierten nur eine Gesamtkapitulation mit den Russen in Frage käme, sei das abgelehnt worden. Himmler versuchte sich wohl herauszuwinden, als man ihn damit konfrontierte. Aber dann sendete die BBC eine sämtliche Gerüchte bestätigende Reuters-Meldung. Der Chef des Nachrichtenbüros, Heinz Lorenz, überbrachte Hitler die Mitteilung persönlich. Augenblicklich verlor dieser die Beherrschung. Es wurde laut. Zwischen meinen Telefonaten vernahm ich Hitlers erregte Stimme. »Ausgerechnet Himmler! Ausgerechnet Himmler!« Diese Wortfetzen konnte man im ganzen Führerbunkerbereich hören. Das Ganze erinnerte mich stark an seine Reaktion auf den Englandflug von Hess. Hitler ließ Hanne Reitsch und Ritter von Greim zu sich rufen. Sie sollten Himmler festsetzen. Ich war völlig niedergeschlagen. Insgeheim hatte ich gehofft, dass Hitler mit Greim doch noch ausfliegen würde. Jetzt schwamm, besser gesagt, flog auch dieser letzte Strohhalm davon. Hitler blieb in Berlin. Ich kam nicht aus dem Bunker heraus. Reitsch und Greim starteten mit einer Maschine von der Charlottenburger Chaussee, um in Plön Dönitz zu treffen. Irgendwann erschien Hans Hofbeck wieder unten bei mir und erzählte vom weiteren Verlauf der Sache mit Fegelein. Man habe nunmehr nach Kenntnis von Himmlers Vorstoß kurzen Prozess mit Fegelein gemacht. Die Durchsuchung seines Dienstzimmers in den Katakomben habe nämlich Unterlagen zutage gefördert, aus denen hervorgehe, dass er von den durch Himmler initiierten Geheimverhandlungen, die über den schwedischen Unterhändler Graf Volke Bernadotte liefen, gewusst haben musste. Damit ging es bei Fegelein nicht mehr nur um eine geplante Flucht aus Berlin, sondern um Hochverrat. Das Standgericht unter Kriminalrat Högel verurteilte den Ehemann von Gretel daraufhin zum Tod durch Erschießen. Einen direkten Befehl Hitlers dazu gab es nicht. Nur die Degradierung war von ihm persönlich angeordnet worden. Hofbeck berichtete nun mit Händen und Füßen von der gleich nach dem Urteil vollzogenen Exekution. Ein Kamerad vom RSD, Hofbeck nannte dessen vollen Namen, habe noch in den Kellergängen die Maschinenpistole angelegt und Fegelein von hinten erschossen. Hofbeck ahmte das Anlegen nach, führte die nach vorne ausgestreckten Arme bis in Schulterhöhe und wieder abwärts und imitierte das Geräusch der Schüsse. Ratatatata.